Sie bildeten das berühmteste Trombone-Tandem der Jazzgeschichte, J.J. Johnson und Kai Winding. Anfang der 40er Jahre waren sie im Swing-Orchester unabhängig voneinander gestartet. 1949 spielten sie zum ersten Mal zusammen bei dem epochalen Album Birth of the Cool von Miles Davis. 1953 waren sie etabliert mit der Einspielung The Four Trombones und waren das Synonym für Posaunen-Jazz überhaupt. Nach 9 weiteren Posaunen-Jazz-Alben trennten sie sich. 1960 kam es zu einer Reunion-Einspielung, The Great K and JJ, die wir für unseren Band ausgewählt haben. Der Grund war wohl eher finanzieller Natur, aber heraus kam ein absolutes Meisterwerk. Ein Album mit einem makellos satten Hardbop-Sound. Wunderbar weich geblasene Instrumenten, die aber leise und zurückhaltend sein konnten. Wer Posaunen liebt, kommt um diese Aufnahme nicht herum. Thank you. Manchmal gibt es ganz einfache, fast schon kitschige Melodien, die eine besondere Anmut entfalten, wenn sie von jemandem gespielt werden, der ihnen besonderen Ausdruck verleiht. Das ist hier der Fall. Ein Stück namens My Favorite Things aus einem Musical mit einer geradezu hüpfenden Melodie wurde von dem Saxophonisten John Coltrane zu einem Klassiker des modernen Jazz gemacht. Das war ein Stück, in dem er erstmals mit dem Sopransaxophon, also dem hohen Saxophon, die Bühne betrat und das Studio betrat. Und diese Aufnahme ist zu einem Klassiker geworden, weil die Saxophon-Soli mit dieser hellen Saxophonstimme so etwas trancehaft Insistierendes und unglaublich Schönes haben. My Favorite Things mit dem Saxophonisten John Coltrane. Heute auf Radio Marabu 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp. Thank you. gibt Dinge, die in ihrer Zeit besonders kontrovers diskutiert werden und die dann es zum Klassiker schaffen. Das ist der Fall bei einer Platte, die Free Jazz hieß. Die einen empörten sich damals, das sei die Bankrotterklärung des musikalischen Ultraindividualismus. Und die anderen schwärmten, das ultimative Manifest der neuen Welle junger Jazz-Expressionisten. Extremer geht es nicht. Die einen Kritiker gaben dieser Platte 0 Sterne, die anderen die Höchstzahl, 5 Sterne bei bestimmten Magazinen. 8 Musiker spielten hier ein Stück, das komplett frei improvisiert war. Es gab einen ungefähren Plan, aber die Musiker legten los, ohne sich ein festes Thema vorzunehmen und ohne sich einen festen Rhythmus vorzunehmen, und spannten einen Bogen von fast 40 Minuten. Und da quietscht es und quäkst es und rumpelt es und rumort es, aber diese Musik kann den Hörer in einen unglaublich faszinierenden Strudel hineinziehen. Das ist eine Musik, die man wirklich mal gehört haben muss, auch wenn man sie vielleicht dann nicht jeden Tag weiter oder wieder hören wird. Free Jazz von Ornette Coleman, A Collective Improvisation by the Ornette Coleman Double Quartet aus dem Jahr 1961 auf den 111 Jazzalben, die Sie gehört haben müssen, von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, erschienen im Emmons Verlag, präsentiert von Radio Marabu. Thank you. Thank you.